Kaum ein Konflikt teilt wohl die Meinungen der internationalen Beobachter, der Welt, der Beobachter generell, in zwei Lager wie die Krise im Nahen Osten. Der Vatikan zum Beispiel hat das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser in selten scharfen Worten kritisiert. In der offiziellen Tageszeitung L'Osservatore Romano ist in der heutigen Ausgabe zu lesen: Selten ist die Geschichte mit solcher Rohheit vergewaltigt und von einer klaren Absicht, die Würde eines Volkes zu verletzen, zurückgedrängt worden. Die von Israel unternommenen Angriffe dienen nicht der Abwehr des Terrorismus, sondern sind gegen Menschen, Gebiete und heilige Stätten gerichtet. Die Krise im Nahen Osten, auch die Kämpfe um Bethlehem, sie sind ein wichtiger Teil dieser Sendung. Wir werden hören aus Israel selbst. Wir werden nach Brüssel schalten, wo am Abend die EU-Außenminister zusammenkommen, und auch aus Kairo hören. Der UN-Sicherheitsrat wird sich heute zum vierten Mal binnen 6 Tagen mit der eskalierenden Krise im Nahen Osten befassen. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern beschäftigt internationale Organisationen weltweit. Vor Ort gibt es keine Anzeichen für eine Entspannung, im Gegenteil. Vor allem in Bethlehem spitzt sich die Konfrontation zu. Im Brennpunkt steht ausgerechnet die Klosterbasilika am überlieferten Geburtsort Jesu. Informationen aus Tel Aviv von Bettina Marx. Nach palästinensischen Angaben haben sich mehr als 200 Palästinenser in der Geburtskirche im Zentrum der Stadt verschanzt. Sie werden von israelischen Truppen belagert, die auf dem Krippenplatz vor der Basilika Stellung bezogen haben. Nach palästinensischen Angaben sollen die Eingeschlossenen, unter denen offenbar auch mehrere Schwerverletzte sind, kaum noch Nahrungsmittel haben. Am Mittag versuchte eine Gruppe von Kirchenvertretern zur Geburtskirche durchzudringen, um den Menschen Lebensmittel und medizinische Hilfe zu bringen. Sie wurden jedoch von israelischen Soldaten an der Stadtgrenze von Bethlehem mit Tränengasgranaten daran gehindert und mussten im strömenden Regen umkehren. Der lateinische Patriarch Michel Sabach, das Oberhaupt der römischen Kirche im Heiligen Land, bot den Eingeschlossenen Kirchenasyl an. Nach seinen Informationen hätten sie ihre Waffen niedergelegt, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Die Kirche sei ein Zufluchtsort für jeden, auch für Bewaffnete, sofern sie ihre Waffen aus der Hand legten, erläuterte er. Die israelische Armee erklärte dagegen, die palästinensischen Kämpfer hätten in der Kirche Mönche und Nonnen als Geiseln genommen. Für diese Darstellung gibt es aber bislang keine Bestätigung von unabhängiger Seite. Man habe Kontakt mit dem Botschafter des Vatikan aufgenommen, um die Situation zu entschärfen, erklärte eine Sprecherin der Armee. Auch bei Ramallah wurde ein Protestzug von Friedensaktivisten von der israelischen Polizei gestoppt. Etwa 2000 Demonstranten, Juden und Araber, versuchten mit Hilfslieferungen für die Bevölkerung der belagerten Stadt den Kontrollpunkt Al-Ram nördlich von Jerusalem zu passieren. Sie wurden von der israelischen Polizei mit Gewalt daran gehindert. Dabei soll es mehrere Verletzte gegeben haben. In Ramallah hat die Armee unterdessen den Belagerungsring um das Hauptquartier Yasser Arafats noch einmal enger gezogen und den Gebäudekomplex zusätzlich mit Stacheldraht umgeben. Dennoch ist Arafat nach Auskunft der palästinensischen Abgeordneten Hanan Ashrawi weiterhin guten Mutes. Seine Popularität habe unter den Maßnahmen der israelischen Regierung nicht gelitten, im Gegenteil. He has become of legendary status, actually. Mittlerweile hat er den Status einer Legende erreicht. Wie immer fällt Sharons Politik auf ihn selbst zurück. Mag sein, dass Arafat belagert wird und dass er hinter Stacheldraht sitzt und dass er nicht genug zu essen hat. Aber er ist jetzt das Symbol geworden, der neue Mandela. Ashrawi warnte auch davor, sich Illusionen über mögliche Nachfolger Arafats zu machen. Sie erteilte damit in Israel verbreiteten Spekulationen eine Absage, wonach sich nach dem Ende Arafats ein für Israel umgänglicher Verhandlungspartner finden lassen könnte. Sollte Sharon Arafat etwas antun, wird er diesen Tag verfluchen und die Israelis werden sich nach Arafat zurücksehnen. Es gibt niemanden, der oder die sich als Alternative zu Arafat sieht. Es gibt keinen Palästinenser, der bereit wäre, ein Kollaborateur oder eine Art Anführer zu sein, der den Israelis genehm wäre. Arafat selbst hatte den Vorschlag Sharons, er könne Ramallah gemeinsam mit den europäischen Diplomaten verlassen und ins Exil gehen, empört zurückgewiesen. Lieber werde er als Märtyrer sterben, sagte er dem Fernsehsender Al Jazeera. In der vergangenen Nacht sind israelische Truppen in die Westbankstadt Jenin und in die Ortschaft Salfit einmarschiert. Dabei sollen mindestens 9 Palästinenser getötet worden sein, darunter eine junge Ärztin, die nach israelischen Angaben in das Kreuzfeuer zwischen beiden Seiten geriet. Beobachter erwarten, dass die Truppen in Kürze in weitere Städte und Dörfer im Westjordanland und in den Gazastreifen einrücken werden. Die israelische Regierung möchte dafür zusätzliche 30.000 Reservisten mobilisieren. Bettina Marx aus Tel Aviv, sie hat am Beginn ihres Berichts die Konfrontation rund um die Geburtskirche beschrieben. Pater Johannes Simon ist Abt des dortigen Franziskanerklosters und er schilderte uns heute die Situation am Telefon folgendermaßen. Wir sind abgeschlossen. Wir können nicht raus, wir können nicht rein. Wir hören die Panzer, wir hören einzelne Scharmützel. Gestern hatten wir von 3:30 früh bis nachmittags um 5 ununterbrochen Panzergeschosse und Maschinengewehre und Helikoptergeschosse. Es war also schrecklich in dieser Situation. Nun hat sich die Situation verschärft durch dieses gewaltsame Eindringen dieser 150 bis 200 bewaffneten Kämpfer in die alte Geburtsbasilika. Es gibt die Zusage des Verteidigungsministeriums, ich meine sogar persönlich des Verteidigungsministers, einen apostolischen Nuntius, dass die Kirche nicht angerührt wird. Es wird also, so hoffen wir es jedenfalls, keinen Sturm auf die Basilika geben. Das wäre also für uns eine Katastrophe. Pater Simon war das aus Bethlehem. Kommen wir nun zu den internationalen Bemühungen um eine Eindämmung des Konflikts. Erste Station Brüssel, dort kommen am Abend die Außenminister zusammen. Verena Gonsch. Kurz vor Beginn des Treffens der europäischen Außenminister in Luxemburg hat sich EU-Kommissionspräsident Prodi für einen neuen diplomatischen Anlauf ausgesprochen. Er plädiert für eine internationale Nahostkonferenz, an der die USA, die EU, gemäßigte arabische Staaten, Russland, Israel und die Palästinenser teilnehmen sollen. Ich unterstreiche die Position der Kommission, es gibt keine militärische Lösung für den Nahostkonflikt. Der einzige Weg vorwärts sind Verhandlungen. Ziel sei ein sofortiger Waffenstillstand in der Region und der Rückzug der Israelis aus den von den Palästinensern verwalteten Gebieten. Prodi bezeichnete Palästinenserpräsident Arafat als den einzigen legitimen Verhandlungspartner für die Israelis. Forderungen Israels nach einer Ausreise Arafats wies der Kommissionspräsident zurück. Der Palästinenserpräsident müsse selbst entscheiden, ob er in Ramallah bleiben wolle oder nicht. In einem Telefongespräch mit ihm, Prodi, habe Arafat betont, dass er nur zwei Optionen habe. Märtyrer zu sein oder im Sinne einer ausgewogenen Verhandlung nach einem Frieden zu suchen. Die EU werde die Palästinenser auch weiterhin wirtschaftlich unterstützen. So hat sie erst gestern eine Zahlung von 50 Millionen Euro freigegeben. Sanktionen gegen Israel schloss Prodi kategorisch aus. Der Kommissionspräsident verurteilte vehement die Anschläge gegen jüdische Synagogen in einigen europäischen Ländern in den vergangenen Tagen. In the meantime, in der Zwischenzeit müssen wir uns einsetzen gegen antisemitische Ausschreitungen hier bei uns in Europa. Nichts rechtfertigt diese Akte der Barbarei gegen jüdische Einrichtungen. Erst heute war es zu zwei Anschlägen auf Synagogen im französischen Marseille und im belgischen Antwerpen gekommen. In Marseille schleuderten Unbekannte vor den Augen der Polizei Brandsätze auf das jüdische Gotteshaus. In Antwerpen hatten die flüchtigen Täter zwei Molotow-Cocktails gegen das Gebäude geworfen. In beiden Fällen entstand geringer Sachschaden. Verena Gonsch. Und von Brüssel nach Kairo. Auch dort wird ein Außenministertreffen erwartet. Die Mitglieder der Arabischen Liga wollen sich versammeln. In vielen dieser Staaten ist es in den vergangenen Tagen zu Massendemonstrationen auf der Straße gekommen, zu Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern und mit Yasser Arafat. Die offizielle Wortwahl der Regierungen ist jedoch vorsichtiger. Ägypten, so wird gemeldet, hat unterdessen alle Kontakte zu Israel eingefroren. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Kairo, Reinhard Baumgarten. Herr Baumgarten, es gab immer wieder am Nachmittag Meldungen über eine Verschiebung dieses Gipfeltreffens der Arabischen Liga. Steht ein Zeitpunkt jetzt fest? Also laut Auskunft von Amr Musa, der vor der internationalen Presse gesagt hat, es wird am Samstag stattfinden, werden die Außenminister also am Wochenende hier zusammenkommen, um zu beraten, wie nun die Kontakte zu Israel aufrechterhalten bzw. abgebrochen werden sollen. Sie haben es ja schon gesagt, Ägypten hat seinerseits die Regierungskontakte eingefroren, alle Regierungskontakte, die, so betonen die Ägypter, nicht in irgendeiner Weise den Palästinensern zunutze kommen könnten. Was diese vage und letztlich auch lauwarme Formulierung bedeuten soll, das kann ich im Moment im Einzelnen wirklich nicht ermessen. Tatsache ist aber, Ägypten hat die Schraube ein kleines bisschen weitergedreht. will etwas mehr diplomatischen Druck machen, hat jetzt aber auch nicht mehr so furchtbar viele Mittel zur Hand, um noch weiterhin Druck auf Israel auszuüben. Also, wenn ich es richtig verstehe, das ist kein Abbruch der Beziehungen. Nein, das ist noch kein Abbruch der Beziehungen. Ich möchte jetzt mal kurz beschreiben, was jetzt als nächstes noch kommen könnte. Als nächstes könnte nun kommen, vielleicht schon am Samstag, das wird sich weisen, inwieweit Ariel Sharon sich doch in irgendeiner Weise beeindrucken lässt. Ich persönlich glaube es nicht. Sollte er sich nicht beeindrucken lassen, sollte er nicht auch den militärischen Druck auf das Westjordanland, auf Bethlehem, Ramallah und die anderen Städte lockern, dann könnte der nächste Schritt kommen von Ägypten. Er könnte mittlerweile auch von Jordanien dann ergangen sein, nämlich die Regierungskontakte einfrieren. Der nächste Schritt Ägyptens wäre dann, den israelischen Botschafter als persona non grata zu bezeichnen und ihn zur Verlassung des Landes aufzufordern. Dann könnte tatsächlich als Schritt darauf folgend der Abbruch der diplomatischen Beziehungen kommen. Und dann kommt eigentlich nur noch eins, was da drüber steht, was aber in meinen Augen völlig unwahrscheinlich ist. Dann könnte nur noch die Kriegserklärung kommen. Mhm. Warum gerade dieses Gipfeltreffen der Arabischen Liga und das, was Sie als mögliches, als die nächsten Schritte bezeichnen, geschieht das alles unter dem Druck der Straße? Ich habe die Massendemonstrationen erwähnt. Nein. Die Massendemonstrationen finden statt, in der Regel in den Universitäten, auf dem jeweiligen Campus, heute wieder hier in Kairo, Ain Shams, El Azhar und Kairo Universität. Insgesamt waren hier in Ägypten heute 30.000 Studenten am Demonstrieren. Immer dann, wenn die Studenten die Universitätsgelände verlassen wollen, dann tritt massiv Bereitschaftspolizei in Aktion. Die ganze Luft heute in der Nähe der deutschen Schule, die dann auch geschlossen werden musste aufgrund der großen Demonstrationen, geschwängert mit Tränengas. Die Demonstranten versuchen rauszukommen, weil es von der Kairo-Universität nicht weit ist zur israelischen Botschaft. Das sind nur ein paar hundert Meter. Und da können Sie sich vorstellen, da steht dann ein riesen Wall von bewaffneten Polizisten mit Schlagstöcken, Wasserwerfern, Schilden. Und die gehen dann sehr massiv vor. Nein, es ist nicht der Druck der Straße. Es ist tatsächlich auch die Verärgerung, die Enttäuschung bei Hosni Mubarak. Sie sitzt wirklich tief und geht wirklich bis ins Mark über die Politik Israels. Nicht zuletzt auch über die Gesamtentwicklung im Nahen Osten, auch die große Enttäuschung über das Ausbleiben der amerikanischen Vermittlungsbemühungen, die einseitige Kritik, die aus Washington kommt, die immer nur auf die Palästinenser abzielt und immer nur die Selbstmordattentäter verurteilt, aber nicht das harte militärische Vorgehen und, wie es hier in Kairo genannt wird, die Demütigungen auch des gesamten Volkes und vor allem des palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen, Reinhard Baumgarten. Heute Abend wollen die EU-Außenminister in Luxemburg über die Lage im Nahen Osten beraten. Angesichts der eskalierenden Gewalt hat Kommissionspräsident Prodi eine neue Initiative der internationalen Gemeinschaft gefordert. Die USA, die Europäische Union, Russland und Vertreter der arabischen Staaten müssten auf einer Konferenz mit Israelis und Palästinensern einen Anlauf zur Lösung des Konflikts unternehmen. Gerhard Irmler kommentiert. Mehr als moralische Appelle an die Adresse der Israelis und der Palästinenser, die Aufforderung, die Terror- und Gewaltakte zu beenden, einen sofortigen Waffenstillstand zu vereinbaren und mit Verhandlungen zu beginnen, ist von der heutigen Dringlichkeitssitzung der europäischen Außenminister kaum zu erwarten. Zwar liegen jede Menge Lösungsansätze zur Beilegung des Nahostkonflikts in den Schubladen der für die Außen- und Sicherheitspolitik zuständigen europäischen Politiker, doch wenn die Betroffenen, in diesem Falle Palästinenser und Israelis, unfähig sind oder gar nicht willens, sich an den Verhandlungstisch zu begeben, wird alles zu Makulatur. Außenminister Fischer hat dies bereits vor Wochen einsehen müssen und auf seine immer verzweifelter werdenden Mahnungen nach einem Ende der Gewalt weitgehend verzichtet. Seinen Vorschlag vom Februar, in den Palästinensergebieten per Referendum über die Wiederaufnahme des Friedensprozesses abstimmen zu lassen, hat er nicht wiederholt. Auch eine französische Initiative nach sofortiger Anerkennung eines Palästinenserstaates und der anschließenden Abhaltung freier Wahlen zur Stärkung Arafats und zur Eindämmung des Terrorismus verlief im Sande. Die Rolle der Europäischen Union im Nahostkonflikt, die Joschka Fischer unlängst noch als die eines Beifahrers beschrieb, ist inzwischen auf die eines ohnmächtigen Zuschauers reduziert. Denn das Bild vom Beifahrer setzt voraus, dass es jemanden gibt, der steuert. Die Amerikaner tun dies nicht, können dies womöglich gar nicht mehr, bleibt die Hoffnung, dass es die internationale Staatengemeinschaft mit vereinten Kräften schafft, sich der unaufhörlich nach unten drehenden Spirale der Gewalt ein Ende zu setzen. Viel Hoffnung besteht derzeit allerdings nicht. Ohne die stillschweigende Duldung der Amerikaner kann kein israelischer Ministerpräsident, auch Sharon nicht, in den palästinensischen Gebieten so vorgehen, wie er es derzeit tut. Die USA betreiben eine Nahostpolitik, die an Inkonsequenz kaum zu überbieten ist. Einerseits verurteilen sie die palästinensischen Terroranschläge und ermuntern den israelischen Ministerpräsidenten, es ihnen im Kampf gegen den Terrorismus gleichzutun. Andererseits stimmt der amerikanische UNO-Botschafter im Sicherheitsrat für die Resolution 1402, in der ein sofortiger Rückzug der Israelis aus den Palästinensergebieten gefordert wird und was der Ungereimtheiten mehr sind. Die Europäer, die ohnehin verdächtigt werden, Palästinenser freundlich zu sein, sind dazu verurteilt, sich mit moralischen Appellen zu begnügen und eine geschlossene Haltung der internationalen Staatengemeinschaft anzumahnen. Die geballte Hilflosigkeit der EU angesichts der sich dramatisch zuspitzenden Eskalation zeigt sich wieder einmal in der heutigen Nahosterklärung des EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi, die in der verzweifelten Aufforderung gipfelt: Hört endlich auf!